Das Ö1 Hörspiel. Präsentiert von Kurt Reisnecker. Für seine künstlerisch fulminante Leistung im Hörspiel Kaiser Josef II. Und die Bahnwärterstochter wurde der Schauspieler Wolfram Berger am Donnerstag mit dem Darstellerpreis der Zonser Hörspieltage ausgezeichnet. Wolfram Berger verkörpert in diesem, wie es im Untertitel heißt, parodistischen Spiel mit Musik von Fritz von Herzmanowski-Orlando alle Rollen, und das sind mehr als 30. Herzmanowski Orlandos Geschichte berichtet vom geheimen Beginn des Eisenbahnwesens, und zwar angeblich hier in Österreich, und von der überraschenden Begegnung eines jungen Mädchens namens Innocentia mit dem damaligen Repräsentanten des aufgeklärten Absolutismus. Das Stück über den, Zitat, überraschenden Zwischenstopp des Kaisers Josef II. In Wutzelwang am Wutzel anno 1786, wurde erst 1957, 3 Jahre nach Herzmanowski Orlandos Tod, in den Münchner Kammerspielen in einer Bearbeitung von Friedrich Thorberg uraufgeführt. In seiner für Ö1 erarbeiteten Hörspielfassung präsentiert Wolfram Berger zunächst die idyllische Szenerie und das umfangreiche Personal des Stücks, delikat unterstützt vom Akkordeonisten Christian Bakanitsch. Und Wolfram Berger beweist, dass er nicht nur Jungfrau und Kaiser, Wilderer und Hofdame, sondern auch ein ausgezeichneter Sänger sein kann. Gute Unterhaltung und viel Vergnügen und, Achtung, Ironiegefahr. Das ist ein kleines Stück österreichischer Eisenbahnträumerei. In den letzten Lebensjahren Kaiser Josefs II. Ist tief verborgen in den österreichischen Alpen eine Bahn gebaut worden, sorgfältig vor dem Fremdenverkehr versteckt. Wir haben vor uns die in herrlicher Alpenpracht gelegene Station Wutzelwang am Wutzel, die vom Bahnwärter 12 Axinger und seiner schönen Tochter Innocentia, genannt Nozerl, betrieben wird. Da täglich in jeder Richtung nur ein Zug verkehrt, hat das Bahnpersonal sehr viel freie Zeit, die der männliche Teil begreiflicherweise zum Wildern verwendet. Kaiser Josef II. Und die Bahnwärterstochter. Eine dramatische Stimme aus Innerösterreich. Zum Klang gebracht durch Friedrich von Orlando, Herren und Landstand in Krain und auf der Windischen Mark, Patrizia von Triest und Fiume etc. etc. Von demselben ehrfurchtsvoll gewidmet. Die Personen von allerhöchsten Herrschaften, Seine Majestät Kaiser Josef II., in der Maske eines schlichten, doch vornehmen Reisenden, vom hohen Adel Gräfin Primitiva von Paradeisa, 3 Komtessern von Hof, Seine Exzellenz der geheime Staatsminister Ludwig Graf Kobenzl, Orpheus Graf Wumpsbrand, dessen Herr Sohn Orpheus der Jüngere. Von der Hofgesellschaft Dagobert Pappelberg Edler von Kaiserhult und zu Pappelhorst, Zeremoniendirektor. Vom ausländischen Adel sind vertreten seine Lordschaft Percy Fairfax Fitzroy Hobgoblin, königlicher großbritannischer Botschafter, Sir Hugh Algernon Wimblesell, dessen Sekretär, und 2 englische Pagen. Aus der zweiten Gesellschaft Ignazete Freien von Zirm, nähe Scheuchengast, aus dem Hause Scheuchengast, fälschlich auch Einöhrl genannt. Hofbedienstete, Abdias Hockauf, kaiserlich erbländischer Hofzugsvorreiter. Aus dem ordinären Mittelstand Gackermeier Leopoldine, eine beleibte Witfrau. Aus dem Volke 12 Axinger Franz, kaiserlich erbländischer Bahnwächter, Innocentia, dessen eheliche Tochter. Franz X. Deichsel Sie da? Kaiserlich-erbländischer Hilfsheizer-Stellvertreter, Substitutengehilfe ohne Gebühren. Innozentias heimlicher Verlobter. Biffrader Franz, Nebelkettinger Franz, Muggelschupfer Franz, Trumrukinger Franz, Zwachselhofer Franz und Watschunkerl Franz, kaiserlich-erbländische Streckenarbeiter. Zwei Bauernburschen, Franz und Franz. François, ein Lakai. Aus dem Abschaum Rinaldo Rinaldini, ein Räuber und Verschwörer, auf der sommerlichen Erholungsreise begriffen. Aus der Hölle, dessen arme Seele. Aus dem Reich der Täuschungen ein KK-Doppeladler, Waldmann, ein Dachshund, eine erschossene Gemse, ein Apfelschimmel mit Federbusch, mehrere Lämmlein, ein Pfefferfresser. Alle ausgestopft. Zeit etwa 1786, da seine Majestät nicht mehr viel zu tun hatte. Wir befinden uns jetzt in der Wohnstube im Bahnwächterhaus, eine bäuerliche Barocke. Deichselsieder Franz kommt herein und ladet eine Kraxe Tannenzapfen ab. Ja, lauter Tannenzapfen. Alles für die Lokomotive. Nichts schmeckt ihrer besser als wir Zapfen. Zapfen, marsche doch Breder ab und zu einen alten Schlapfen, einen krepierten Raben, was man halt so findet. Ich bin ja eigentlich Maschinist. Die blag mit den Zapfen nur wegen der Innozentia. So viel sauber ist halt so viel sauber. Oh, war ein Mistviecher. Es ist spaßig, dass die Sauberen alle bei Mistviecher sind. Na, und wo sie ihr Vater ist, der ist halt mein Vorgesetzter als Eisenbahner. Ne? Eigentlich ist er ja, sagen wir mal, frei heraus, mehr ein Art Förster. Ne? Also ein ausgesprochener Förster ist auch nicht. Nein, er ist, wie soll ich sagen, ein Bahnorgan. Ne? Und ich sage, er ist ein Wüttieb, ist gegen das vierte Gebot, nicht, weil er doch einmal mein Schwiegervater wird. Andererseits, Vater Zwölfachsinger tritt ein. So, jetzt gehen wir's bald an. Bring mir den Stutzen. Deichselsieder hebt ein Bodenbrett auf und reicht ihm die Waffe. Putzt, gehört er, der Stutzen. Rost, nix für Rost. So was von einem Dreck. Die Tür wird aufgerissen, Sonnenlicht flutet herein. Man sieht auf schneebedecktes Hochgebirge. Nozerl stürmt herein und stößt einen Jodler aus. Jetzt Hamrabahn, seh jetzt keiner uns an, 50 Jahre zu früh, Mann, das war knapp. Juhui! Nozerl, heute bist du wieder mal sauber benannt. Was tust denn du da? Willst schauen, dass du rauskommst, Zapfen glauben. Aber Nozerl, ich hab eh schon 11 Kraxen. Schau, dass du rauskommst, sonst mach ich dir Fies. Deichsel sie da ab. So ein verliebter Steinesel. Na und Sie, Herr Vater, was tun Sie denn da umeinander, Rippin? Na, halt einen Stutzen putzen. Vater, Vater, wo die Bahn unser größter Stolz ist, wo unsere Ingenieure doch die Bahn erfunden haben. Der Herr Katechet hat mir gesagt, wie das Ganze gegangen ist. Wie der Kaiser Josef. Was, Josef? Josef? Du, wenn du noch einmal Josef sagst, wie oft habe ich da schon gesagt, dass der Kaiser hinten weich ist? Das war der Kaiser Herod, du. Also ja, gut, also wie, Gott, wie heute, also der Kaiser Josef, Josef. Ja, wird schon so sein, ja. Also dann, jetzt haben wir 7 Uhr auf der Früh, der 12 Uhr Zug kam halt gern gegen 7:30 auf die Nacht. Dann ist schon Zeit auf Gams zum Gern. Waldmann, Kim. Herr Vater, wenn auch alle anderen schlecht sind, machen Sie ja eine Ausnahme, bleiben Sie zu Hause, machen Sie einen Dienst. Vater, er wollt ihr nicht das Lämmlein hirten? Lämmlein ist so forst und sanft, nährt sich von des Grases Blirten, die es mit Vergnügen bampft. Hol die Pappen. Eine Gruppe verwegen aussehender Burschen mit geschwärzten Gesichtern kommt herangeschlichen. Der Wirt hat uns vier geschossen, zuerst haben wir einen Wirten droschen. Jetzt seid's doch Staats, geht wer aufgekommen. Mögt's einen Umplachten? Ja, hey, Mummer, ja, wir auch einen, ja, einen Umplachten, ja, ja. Oh, lasset doch ab von eurem teuflischen Vorhaben. Drum Ruckinger Franz, Zwachselhofer Franz, Schwarzschunkel Franz, Nebelkettinger Franz, oh, ihr grauslichen Fränze. Franzl, auch du deichsel sie, der Franz. Schau den Grund und Boden. Schau, Nutzel, das verstehst du nicht. Wir sind halt eine Arbeitsgemeinschaft. Dienst ist Dienst, Außendienst, jawohl. Ja, ja, ja. Ja. Und wenn's bloß da Dienst, wo es Dienst, nachher verdienst das nix so Dienst. Ja, schau nur. Alle schultern jetzt die Stutzen. Man sieht sie draußen auf allen Vieren weiterkriechen. Einmal erwischen sie es doch. Da muss was geschehen. Wenn sie einem am Gnackom verkaufen, sie den Herrn Vater noch Venedig auf die Galeere. Wir sehen schon rudern. Das Bahnwärterhaus, in der Art eines Rokoko-Pavillons, eine Signalglocke am Dach, im Hintergrund eine grandiose Gletscherlandschaft. Strahlender Morgen. Nozerl tritt aus der Tür und füttert die Lämmer. Ja, mein Gott, mein Lamperl, du kommst ja so, so lieb bist. Mein Vordern, sein Häusern, hat ein Glöckerl am Dach. Kling, klang, kling, klang, kling, klang, sing mir's nach. Ja, du meine Lampe, hört so sehr, gell? Ja. Wartel, bist du ein braves Hunderl. Du schmeckst die Züge, wo kommen, gell? Was hast du denn? Was? Ah, ein Vorreiter. Na, da schon gar einer auf einen Apfelschimperl. Das bedeutet ein Extrazug. Sie nimmt die Signalfahne und stellt sich in Positur. Der Train kommt. Eine kurze Lokomotive mit der Aufschrift Schönbrunn. Die Lok zieht einen gelben, einfenstrigen, sänftenartigen Wagen. Zwei Lakaien springen ab und heraus tritt ein vornehmer Herr. Mädchen, mich dürstet, hast du Milch? Nozerl macht eine erschrocken abwehrende Geste. Ah, jo, ich, ob du Milch hast? Ja, na, ein Glas Milch. Ach so, im Glas. Ja, ja, ja, ein Glas. Gleich. Sie läuft ins Haus und kommt mit einer Schüssel Milch zurück. Wer bist du, schönes Mädchen? Sprich. Ich tu die Bahn da hüten. Und auch die Lämmlein hüte ich. Ei, ei. Und heißen tust du? Ich tue es Nozerl heißen. Nozerl, das ist da kein Name christlichen Bekenntnisses. Nein, Innozentia, Herr, und schreiben durch mich 12 Axinger. Aber jetzt muss der Herr mich entschuldigen, ich habe Dienst. Wohin eilest du? Die Maschine auffüllen muss ich, damit sie weiter kann. Sonst denn der Pfnauszieher ist nicht. Halt, mein Kind, halt. Lakaien, Lakaien, fischet zuerst die Würstel aus dem Kessel. Ich will das zweite Frühstück. Die Lakaien befolgen den Befehl und fischen die Würstel heraus. Artig bietet der Herr dem Nozerlein ein paar Würstel an. Auch, auch. Naja, ich bin so frei. Lakaien, Senf. Die Lakaien nehmen Senf aus dem kleinen Dampfdom. Na. Na? Meint, das schmeckt. Ich hab so feine noch nie gegessen. Man merkt wohl, die sind weit her. Vielleicht gar aus Frankfurt. Dort bekommt der Kaiser bei der Krönung die ganze Krone voll heißer Würstel. Also, was du nicht sagst. Na, und auch die Herren Kurfürsten werden reich mit Würsteln beschenkt. Na ja, ganz so geht das dann doch nicht zu. Und warum heißt man dann die hohen Herren Großwürstelträger? Aber Kind, die heißen Großwürdenträger. Wie Sie das alles wissen. Am Ende, waren Sie gar schon mal in Frankfurt? Allerdings, mein Kind. Je, weit gereist, weit gereist. So, schöne Gutschen. So, schöne Gutschen. Schön gelb, wie ein Kanari. Möchte dir das gefallen? Oh ja, lauter fünf Kreuzerstücke, die aussiehst rein, gerade wie der Kaiser. Und woher nimmst du das viele Geld? Das müsste mir der Kaiser schenken. Glaubst du denn, der würde dir so viel Geld schenken? Na, wenn ich ihn bitte. Und der Kröger, der Busserl dafür. Ja, ein Busserl dafür. Das traust du dich? Na, wenn wir allein seiden, ist doch unser aller Vater, unser lieber guter Vater. Ja, du bist ein liebes Mädchen, ja? Deine treue Patriotin. Ja, also. Lakaien, habt ihr schon aufgeheizt? Ah ja, ja. Dann könnt ihr jetzt das Dampfrost an der Gegend hier ausprobieren. Ich warte hier. Der Zug verschwindet ächzend. Der Herr bleibt mit Nozerl allein. Also, 12 Haxinger, schreibst du dich? Das ist ein spaßiger Name, ja? 12 Haxen, ja? Naja, wenn man sich das so vorstellt, 12 Haxen. Nein, 12 Axinger, Achsen, sowas. Sie macht eine drehende Bewegung mit Hand und Finger. Ach so, 12 Axinger, ja, das ist freilich was anderes. Ja, so ein schöner, seltener Name. Der hat was Bequemes, ne? 12 Achsen, ne? Das stößt nicht, das ist à la Bonheur. Ja. Und dein Vater? Der heißt auch 12 Axinger, Franz. Er ist Bahnwärter in des guten Kaisers Diensten. Warum ist er nicht da? Ja, der bringt was zum Essen. Vielleicht auch Würstel. Ja, ja, Würstel. Würstel mit Krickeln und Kamsbad. Du liesest gewiss viel in den rauen Winterabenden. Na, vergangenen Winter war ich noch Analfaf. Sie schluchzt beinahe. Du meinst gewiss Analphabetin. Ja, das war ich. So für ein schönes Wort. Alla van Böhm. Ich merk's mir nicht. Aber der Herr Kaiser will sie durchaus ausrotten mit Stumpf und Stingel. Ja, hat er doch nicht recht? Es ist denn nicht herrlich schön, wenn man lesen und schreiben kann? Ja, das schon, aber das schöne Wort zum Sein, das ist auch schön. Das klingt so vornehm. Ne? Anfallerföb. Man ist doch dann wer. Also du bist ein großes Kind. Kannst du lesen, schreiben auch? Wegen so einem gnädigen Herrn Kaiser hat es einmal was gegeben. Na was denn? Ich habe ihn Josef geschrieben, mit einem harten Pf hinten. Und der Herr Vater hat gesagt, der Kaiser ist hinten weich. So, so. So. Ja, also. Ja. Kommt jetzt bald ein Zug? Ich glaube nicht, sonst hätte der Hund angeschlagen. Aber Herr, mein Gott, der schöne Ring. Herr, wer seid ihr? Na, wollen wir das lassen? Ihr seid vom Hof, habe ich recht? Ein Zwerg vielleicht? Also bloß verkleidet. Als großer verkleidet. Ja. Auf Urlaub. Nein, ich meine nur, um unseren guten Kaiser ringsherum sind doch ein Haufen Hofzwerg und sonst auch Minister und eine Massa Böhm und Uhren und Heiducken. Also so stellst du dir den Hof vor. Hof. Da ist gewiss ein sehr schöner, riesiger Misthaufen in der Mitte vom Ganzen. Aber Kinder, bei Hof schaut's ganz anders aus, ganz, ganz anders. 12 Achsinger. Sing mir ein Lied. Du kannst so gewiss schön singen, wie alle Almerinnen. Du, da auf deiner eisernen Alm, wo du dem Kaiser sennest. Was soll ich denn singen? Boah. Ja. Na, warten's. Ein Kaiser sei Dirndl bin ich, die Dirn von der eisernen Alm. Ich hüt die Bahn und das Vieh, und wehe vom Eisenbahnqualm. In aller Herrgottsfuhr, die Glocken schlagert grad 10. Da hat man vom Dienst schon Ruhe, da kamert da mit der Nacht drin. Der Heft die Verspätungen hat, man muss durch die Finger am Sern. Er klingt aus der Kaiserstadt, aus wie ha ho ho ha ha wern. Viel noblichte Herren, die feschesten Ungarn und Böhm. Am meisten hätt man es gern, wenn einmal der Kaiser selbst käm. Am meisten hätt man es gern, wenn einmal der Kaiser selbst käm. Bravo, bravo. 12 Achsen. Du hast eine schöne Stimme, Parole d'honneur. Hein? Manche Diva im Theater könnte dich beneiden. Mein Gott, der Theater. Das muss schön sein. Geht's dann müssen die Herren vergoldete Gamsbart anlegen. Aber wer hat denn das gesagt? Der Vater. Der tut nämlich die Gamsbart, nämlich der Vater. Der erfindet die Gamsbart. Also, dein Vater findet Gamsbärte? Wo findet er deren? Aber nein, er findet die Gamsbart gar so schön. Nicht, er selber hat er ja keinen, er geht ja rasiert. Und wenn ich Dienst mache, ich brauche mich gar nicht rasieren. Nicht? Ich bin ganz glatt. Ah ja, ganz glatt. Ja. Er streichelt ihre Wange. Also so glatt. Ja, das, ja. Sie schmachtet ihn an. Wenn der 12 Uhr Zug hätte, erst morgen Abend käme. Ja, dein Stimmel. Du musst ein schönes Kehlkopferl haben. Und Lockerln hat auch schöne Augen. Gehen's. Mein Kind, wenn du auch keinen Titel führst, du bist dennoch von Adel, ja? Die feinen Handeln dort, trotz dem harten Dienst. Und da, schau, die Fesseln. Ich kann sie umspannen mit einer Hand. Da, schau, schau. Siehst du, Adel, der wahre Adel sitzt unterm Wadel. Der Herr spielt versonnen mit der Stationsweiche. Ferne Herdenglocken läuten. Und die Stimmung wird bedenklich süßlich. Nozerl macht gerade Miene, sich auf seinen Schoß zu setzen, als schwer atmend die dicke Witfrau Gackermeier auftaucht und zwei Bauernburschen schleppen ihr Gepäck. So, da habt ihr zwei Kreuzer. Kauft 10 Kost dafür. Nein, das gibt's nicht. Unter 7 Kreuzer gibt's das nicht. Gell, Franz? Ja, Franz. Hörst du, da hat's nur einen Kreuzer. Da gibt's eine Ruhe. Da haben wir alles. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, da hat er Federtaschen. Wo habt ihr die Taschen, wo die Flucht nach Ägypten drauf gestickt ist? Da war ein rechter fettes Schweinernes drin. Ein Schweinernes! Oh. Und sie rasen wie von der Tarantel gestochen durch den Wald davon. Ein Schweinernes! Sagen Sie, wo ist der Zweifelzug? Ist schon kommen oder noch nicht? Wann kommt er kommen tun? Nozerl sehr ungnädig. Das weiß man nicht. An ungerade Tag kommt der Hefte gar nicht. Heute wär's auch ein Tag. Also sowas, ja. Also, Nozerl noch ungnädiger. Hat sie überhaupt ein Billett? Also, so geben Sie mal ein Billett. Warten Sie einen Moment. Sie setzt ihre Dienstkappe auf und beginnt zu schreiben. Also dann, wie tun Sie heißen tun? Gackermeier. Wie schreiben Sie denn? Wenn Sie überhaupt schreiben können? Gackermeier Leopoldine. Halt nicht so schnell, wir sind im Gebirg. G-A-K-K-K-K. Also G wie Gansl oder Grauslich, A wie Amschel, Gag wie Kackerl. Meier, ordinär geschrieben, wie ein ganz gewöhnlicher Meier. Nein, mit A-I. Natürlich ledig, wie viele Kinder und deren Geschlecht. Ich bin Witwe und Braut, das schließt nichts aus. Und wo wollen Sie dann hinfahren? Nach Powang, ob der Eins. Ich heirate den dortigen Bürgermeister, Wolslerhofer. Schreibert er sich, wenn er schreiben könnt. Ah, Powang. Und wo tun Sie geboren sein tun? In Wampersdorf. Wo? In Wampersdorf. In Wampersdorf? Sieht man Ihnen an. Jetzt, welche Klasse? Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. In der vierten gibt's kein Dach. In der fünften her entgegen kein Boden. Da müssen Sie zu Fuß mitlaufen. Brauchen aber nicht so hart sitzen auf lange Strecken. Ja, aber ein Eisenbahnwaggon ohne Boden. Na ja, besser als gar nichts. Nicht? Die Leute haben doch das Gefühl, dass sie in der Bahn fahren. Aber dafür sehen sie nichts, weil die Seitenteile schon da sind. Nicht wegen die Türrellen. Sonst könnte ja niemand einsteigen. Nicht? Weil von unten einsteigen ist verboten. Kein Boden und kein Seitenteil, das wäre die sechste. Ja, die gibt's noch nicht. Ja, nehmen Sie halt eine dritte. Ja. Erst dann dritte nach Powang. Gepäck ist frei, wenn Sie es am Schoß nehmen. Aber Sie, was wiegen Sie eigentlich? So, ja, geht's. Na, meine Liebe, bei dem Lebendgewicht brauchen Sie noch eine Zuwachskarte. Also so ein freches Mensch. Was weiß ich denn überhaupt von der Bahn? Ist denn kein Mannsbitter? Hat sie keinen Vater? Muss ein sauberer Vater sein. Sauberer Vater. Gewisses Erwödern. Nein, über einen Vater lasse ich nichts kommen. Der ist ein ehrlicher Mann. Man hört einen Knall, der Dackel bellt wie irrsinnig, das Pferd bäumt sich, ein Gemsbock klatscht mitten in die Gruppe hinein. Und unter Poltern und Krachen von Steinen und Felsblöcken kollert und rutscht eine Gruppe Wilderer an der Spitze Vater 12 Axinger von der vorspringenden Felswand herunter. Sag Kreuz, habe ich wegen dem Tollkartenvorsprung nicht gesehen, dass Leute da sind. Ah, da schau her, geschwärzte Gesichter, Wildschützen. Ihr Halunken, demaskiert euch sofort. Statim, Russ ab, Bärte herunter, Bande. Oh, no, no, no, nicht gleich so gar, gell, was heißt da? Halunken und Bande, das heißt, ein bisschen die Menage aufbessern. Mit 7,5 Kreuzer Taglohn kann man nicht leben. Wo schon die Maß Bier ein Viertel Kreuzer kostet, ha? Hab ich nicht recht? Ja, ja, freilich, ja, hast recht, so und so. Und doch seid ihr Wilderer, Verbrecher, Malefizpersonen. Schießt des Kaisers wild ab in den Bergen, adlige Jagdlust zu verhöhnen. Gebt die Gewehre ab, sofort, Diebsgesindel. Deichselt sie der Franz. Das nimmst zurück, das Wort. Deichselt sie der schwingt drohend den Stutzen. Das nimmst zurück, oder... Nozerl stellt sich schützend vor den Herrn. Deichselt sie der halt, zurück, nur über meine Leiche. Und sie sinkt ohnmächtig dem Herrn in die Arme. Ach so. Ah, so ist es. Da schau her. Hure, Hure, Elendige. Ich geh ins Wasser. Ich stürz mich in Giersbach. Aber zu Förderst. Er zieht ein Messer. Zu Förderst lasse ich dem Herrn da die Dame aus. Vater Zwölfachsinger erhebt drohend die Faust. Deichsel sich da unter, Städi. Die Damen bleiben drinnen. In diesem kritischen Moment ächzt, stöhnt und niest ein Zug heran. Marantana, der zwölfe Zug, wo es erst neine vorbei ist. Und von der falschen Seite. Der Zug hält. Ein Herr in großer Gala kommt vorgelaufen. Es ist der geheime Staatsminister Kobenzl. Mai. Der Herr hält einen Finger an die Lippen. Da sind die Akten. Eine Menge Reisende in Rokokotrachten sind herangetreten. Schärferen Beobachtern muss auch ein fahriger Herr mit Carbonari-Vollbart auffallen. Es ist der Verschwörer Rinaldo Rinaldini, gekennzeichnet durch seinen wilden und düsteren Blick. Vater Zwölfachsinger, unsicher umherblickend. Ja, wer sind denn also der Herr da? Wer ist denn der Herr da? Wer ist er denn? Kobenzl öffnet ein paar Mal tonlos den Mund. Der Herr schlägt den Rock zurück. Seht hier den Stern an meiner Brust. Ich sage niemandem, wer ich bin. Ich bin der Kaiser Josef. Der Kaiser. Geheiligte römisch-deutsche Majestät. Die Kaiserhymne ertönt, da hört man Baronin Zirm und Gräfin Paradeiser. Ma cher Paradeiser, hat sie Worte, so ein Trampel, Majestät so zu molestieren, unerhört. Ja, ich verstehe den Kobenzl nicht, dass er das ordinäre Mensch nicht von seiner Majestät herunterglaubt. Ganz richtig, herunterglaubt. Alles ist in die Knie gesunken. Der Heizer auf der Lokomotive steht ab 8. Auch der Dackel macht Mandel. Und selbst die tote Gemse kniet auf einen Vorderlauf nieder und nimmt die Hirnschale ab, um sie sofort wieder aufzusetzen. Die Wilderer flehen um Gnade. Der Kaiser nestelt mühsam die immer noch an seinem Hals hängende Nozerl ab. Zwei Damen laben sie mit ihrem Riechfläschchen. Nozerl schlägt die Augen auf. Was ist? Die vielen Menschen? Ein Zusammenstoß? Herr! Was ist das ober seinem Haupt? Man sieht den doppelköpfigen Reichsadler über dem Kaiser schweben. Die Witfrau Gackermeier, etwas aufgeregt. Ja, das ist der Kaiser Josef. Obwohl er sagt, dass er es nicht sagt, dass er gesagt hat. Also ich will sagen, was sage ich denn? Dass man sagt, er hat es gesagt, er hätte gesagt. Also ich hätte gesagt, er hätte gesagt, dass er es nicht sagt. Ob es schon es gesagt hat, ne? Man führt die dicke Witfrau in den Hintergrund und verbaut sie mit ihrem Gepäck. Der Vorreiter abt ihr das Hock auf zum Kaiser. Soll ich das schlagen? Nein, lass sie. Es ist die Stimme meines Volkes, die aus ihr spricht. Schlicht und bieder setzt es seine Worte. Nozal fällt auf die Knie. Majestät, unser aller Vater übt Gnade. Seine lauter Eisenbahner. Und übt Gnade am Franzl. Er ist so viel gach, weil er Aushilfsheizer, Assistentenanwärter, Stellvertreter, Substitut ohne Gebühren lernt. Holdes Mädchen, du hast mich mit deinem Leib geschirmt. Du hast Mut und dem Kaiserhause Treue bewiesen. Ich schenke dir deinen Franzl. Es sind die Schlechtesten nicht, die drohend auch einmal den Stutzen schwingen. Im selben Moment springt der Verschwörer Rinaldini, rollenden Auges vor, den Bart wutgesträubt, er zückt den Dolch. Franzl stürzt sich auf ihn, entwindet dem Rasenden den Mordstahl und rettet, so die geheiligte Person des Monarchen. Er hebt den zappelnden Attentäter schließlich hoch und schleudert ihn wie einen Fußball in den Abgrund. Grauenhaft. Er hat ihn in den Abgrund geschleudert. Der wilde Orkus verschlingt ihn. Primitiva von Paradeisa fällt in Ohnmacht. Die Wittfrau hat sich aus der Gepäcksmasse gelöst und flüstert von hinten. Herzers, wie es bumm gemacht hat. Herzen hat ihm der Matschgert. Rechts und links von ihr sinken zwei junge Damen in Ohnmacht. Der Chor, dumpf. Jetzt hat's ihm der Matschgert. Jetzt hat's ihm der Matschgert. Jetzt hat's ihm der Matschgert. Ein einzelner düsterer Herr tritt vor. Der Matschgert. Pappelberg, der Zeremonienmeister, schiebt den schwer atmenden Franzl zurück, klopft dreimal mit dem Stab und ruft: Der Retter seiner Majestät. Und dann bleibt er wie eine Panoptikumfigur stehen. Die dicke Wittfrau Gackermeier geht laut seufzend dreimal um Pappelberg herum und dann an Pappelberg vorbei nach vorn. Den hat er keinen. Den hat er keinen. Sie setzt sich nieder und beginnt Kuchen zu essen. Den hat er keinen. Ich löse meine Verlobung mit dem Wolselhofer auf. Ja, mich sieht das fade Powang nimmer. Den hat er keinen. Graf Wumsbrand, etwas abseits zu seinem Sohn. Was sagst du? Was ich? Ja, du. Ich? Ja, du. Ich bin konsterniert. Merkt dir, alle Leute mit Vollbart sein Mörder. Merkt ihr das fürs Leben? Da schau her. Aha, da schau her. Er geht kopfschüttelnd ab und verarbeitet sichtlich das Gehörte. So, da schau her. Alle sind Mörder. Es ist Ruhe eingetreten. Alles blickt auf den Kaiser. Auch du, mein Franzl, hast mir das Leben gerettet. Steh auf, Baron Deuxelsieder. Alles applaudiert. Notifizieren Sie die Nobilitierung, lieber Kobenzl. Kobenzl zu Franz. Vorname? Franzl. Aha, Franziskus Nobilis, Baron de Deuxelsieder, wird Tutte ornatus. Majestät, wenn ich schon am Schreiben bin, die Fräulein da mit die Wadelstutzen, tun wir sie auch baronisieren? Der Kaiser im Gespräch mit Nozal befindlich. Natürlich. Beifall aus der Menge. Der Kaiser unterhält sich weiter, leise mit der neuen Baronin. Kobenzl? Et virginem innocentiam, sagt die erste Baronin, die Jungfrau wird. Halt, herstellt die erste Jungfrau, die. So. Majestät, Majestät, was ist mit Vatern? Vielleicht den Erzeuger auch nobilitieren? Kein Bedenken dagegen? Nein? Nozerl im Gespräch mit dem Kaiser. Spüren Sie keinen Schrocken nimmer, Majestät? Der Kaiser. Nein. Kobenzl. Nein, also gut, auch Adel. Ne? Somit ist die ganze Familie in den Freiherrenstand. Na, Kobenzl, fertig? Also, geben's her. Er unterschreibt. Die Witfrau Gackermeier zum starr dastehenden Babelberg. Mings keine Wuchteln? Danke. Eh nicht mit Kraut, die Blöhen, mit Bovil. Danke. Bovil, dann ja noch gut. Es ist schon nicht so obstipiert daher. Danke. Er geht ab. Welch schöner Mann. Das Auge, das Auge. Der wäre was zum Naschen. Zuckerbovi. Nozerl und der Kaiser. Majestät. Ja, liebe Baronin, Sie haben wegen mir schmerzhafte Sachen erlebt. Da müssen wir ein linderndes Pflaster drauflegen. Kobenzl, fügen Sie ein aus meiner Privatschatulle für die Baronin 3000 Kremnitzer Dukaten. Die Gnade, die hohe Gnade. Kobenzl notiert. Dukaten 3, 0, 0, 0, Atza. Er schlägt nach einer Stechfliege. Verdammtes Vieh. 0. So, jetzt. Ja, schön. Jetzt sind 30.000 geworden. Puh. Na gut, lassen wir's. Gescheiter als noch einmal schreiben, wo jeder Bogen mit zwei Kreuzer gestempelt ist. Der Dackel bellt fürchterlich. Man hört einen Zug fauchen. Vater Zwölf Axinger. Zurück, da die Gleise freilassen. Majestät, der Hofzug kommt. Euch abholen. Mir wird der Abschied schwer. Also dann, für gut, Herr Kaiser. Baron Deuxelsiedel, Sie kommen zu mir nach Wien. Ich stelle Sie à la suite. Die Hetzerei lassen wir anderen. Und Sie, Baronin, auch Sie werde ich bald bei Hof in Wien sehen. Sehr oft sehen. Nozerl errötet tief. Da pfeift der Zug. Die Menge schwenkt die Hüte. Vivat Josephus! Vivat Josephus! Auch die arme Seele Rinaldo Rinaldinis ist jäh aufgetaucht und schwingt begeistert den Spitzhut. Zeremoniensaal in der Wiener Hofburg, Graf Wumpsbrand und Gräfin Paradeiser. Da ist die Gräfin, ja, also was sich dieser neue Baron, der Leimsieder, Deuxelsieder, ja, richtig, ich merke mir die Namen nicht, wäre mir lieber, er heißt Batian hier oder sonst wie vernünftig. Persona gratissima bei Majestät. Ja, unser guter Kaiser, lauter moderne Ideen, neue Leute, neue Naja, und das Schlimme ist, die neuen Leute bringen so einen anderen Ton. Ja, die kleine Baronesse, die 12 Patschinger, die sieht entzückend aus. Ne? Aber wie sie sich nennt, Nötzchen, haben Sie Worte? Ja, pfui Teufel. Ja. Also die jungen Leute bei Hof reden schon alle nötzlerisch. Das finden die fesch. Also ich möchte sagen, bei Hof nötzelt es. Beide gehen ab. Sie stoßen dabei auf Papelberg, der sich dumm selbstgefällig in einem Spiegel mustert. Er merkt nicht, dass die Wittfrau Gackermeier aufgetaucht ist. Da ist er, mein Herzpinkel mit dem goldenen Kragen. Welch ein Mann. Also wenn ich da an den verblichenen, meinigen Fleischhauer denk, blasser, toter solcher, verschwinde. Jetzt oder nie. Hat ein fix Geld gekostet, bis ich da reingekommen bin. Herr von Pappeberg. Oh, was will sie? Wie kommt sie daher? Schauen Sie, Exzellenz, ich könnte jetzt lügen, aber ich bin eine gerade Frau, eine einfache Frau. Wenn auch eine reiche, eine sehr reiche Frau. Pappelberg blickt milder. Sehen Sie, ich habe da einmal die zwei Eckhäuser in der Dreilaufergasse, die zwei anderen am Schottenfeld. Pappelberg blickt interessiert. Na, und das Haus am Strotzengrund gehört auch mein, wo ich die Seitlinghandlung hab. Säugling? Nein, Seitlinge, Därm, eine Darmhandlung habe ich. Pappelberg weicht entsetzt zurück. Aber warum erzählt sie mir das alles? Also, was will sie? Ja, was sie will. Sehen Sie nicht, wie mir es ums Herz ist? Haben Sie denn keinen Blick nicht für uns kleine Leute? Keinen Blick nicht, wenn der Haufen zu euch hinaufschaut? Blümlein sind wir, wo ihr pflücket, wo dann Wölken und euer Schuch zertritt. Also so verschnörkelte Gerede, sag sie endlich, was sie will. Ich würde deine sein, Dagobert. Also, ich muss schon sagen, das ist ein wenig jäh. Also da müsste zuvörderst, ich weiß auch nicht, also die höchste Bewilligung gab, also, naja, man könnte ja, also, zuerst einmal, Was zuerst? Na, ich bin nicht aus dem Holz, aus dem man Mätressen schnitzet. Sie geht wild fächelnd auf und ab. Pappelberg sinkt gebrochen in ein Fauteuil. Schau, Dagobert, ich bin eine reife Frau. Aber noch ist der Herbst des Lebens noch nicht da. Du hast mir gleich gefallen. Na, wenn man denkt, nimmst du den Hungerleider, mit die denen wadeln, den Hunds machen. Also. Na, was bist denn anders? Halt ein vergoldeter Hungerleider. Aber bei mir willst du das gut haben. Und 18 Metzen Silberzwanziger habe ich auch. Sind gute 30.000 Gulden. Pappelberg fängt an zu tänzeln. Werden wir uns halt eine Evipage halten mit Mohrenschimmeln? Er tänzelt vor Vergnügen. Dass du aber dem Kaiser nicht sagst, dass du in eine Damenhandlung einheiratst. So, und jetzt gibst du mir ein Busserl. Sie fahren sofort auseinander, als Vater Zwölf Axinger hereinstolpert. Ich weiß nicht, bin ich da richtig? Oh, Jesus. Die Bühne füllt sich nun langsam, immer rascher. Pappelberg, der Zeremonienmeister, klopft dreimal. Der Kaiser erscheint. Also, mein lieber Baron, hohe Herrschaften, ich habe das Vergnügen, Ihnen mitzuteilen, dass Baron Deuxel Sie, dass ich um das Vaterland unschätzbare Dienste mit einer Erfindung im Verkehrswesen erworben hat, mit einer Sache, die leider geheim gehalten werden muss. Alles flüstert durcheinander. Die sechste Klasse, ja, die ohne alles, die zum Mitlaufen und nichts zum Einsteigen. Diesen Augenblick nützt Nozerl. Mei. Der Kaiser ist sichtlich entzückt. Aber, meine liebe Baronin. Herr Kaiser, ich bin so aufgeregt. Greifen Sie her, wie mir das Herz scheppert. Ja, Majestät, haben mir ja so einen Schippe Geld geschenkt, für nix und wieder nix. Also, Sie meinen die 3.000 Dukaten, also nicht der Rede wert. 3.000? Wer redet denn von 3.000? 30.000 haben Sie gegeben. Was? 30.000? Kobenzl! Majestät befehlen? Kompenser, was haben Sie denn da für einen Ballerwatsch gemacht? 30.000 Dukaten? Habe ich überhaupt so viel? Gibt's überhaupt so viel Geld? Mille pardon, Majestät, das war also, ja, also, es kommt doch der Schönheit zugute. Ja, haben recht, ja, aber teuer zu stehen kommt's immer. Die Bahn, Majestät, wir geben dem Teuxl wieder keine Provision, sondern verheiraten ihn mit dem Bildzauberern Goldfüchsel. Kobenzl, wunderbar. Ja, also, meine hohen Herrschaften, ich habe den Freiherrn von Deichselsieder nicht nur mit dem Stephansorden ausgezeichnet, sondern ihm auch die schönste Aristokratin vom Hof als Gemahlin zugedacht. Kommen Sie, Baronin. Nutzel tritt vor, strahlend und strahlend schön. Ach, oh, wie schön, so schön. Ja, so. Deichselsieder, Jesus, die Nutzel. Er umarmt und küsst sie stürmisch. Ich gratuliere von Herzen. Sie hat 30.000 Dukaten Mitgift. Ich hätte es so angenommen, wie es ist. Auch ohne Hemmert. Pappelberg klopft dreimal. Seine Exzellenz, der großbritannische Botschafter, seine Lordschaft Percy Fairfax Fitzroy Hobgoblin. Zwei englische Pagen bringen ein Riesenpergament mit großen Siegeln. Hobgoblin. Sir Wimblesell, lesen Sie. Well, go on. Es ist geschehen Folgendes. Ihre königliche Hoheit, the Prince of Wales, haben sich gejagte Massenviecher, Foxes, und die Viecher mit die blöde Kleidergestelle an den Kopf. Ah, richtig. Hirsche, Robux. Ursprünglich war es bloß eine Treibjagd auf Conies, Rabbits. Wie heißen auf Deutsch? So kleine Rabbiners mit so großen Ohren, wo falsche Kaffee fabrizieren. Kinihosenmord, Karnickel. Und the Prince of Wales haben sich geschossen, statt auf diese, auf einen Treiber, einen nicht zum Abschuss freigegebenen Mr. Stevenson. Der hat fürchterlich geschrien und hat nicht aufgehört zum Schreien. Und da hat seine königliche Hoheit ihm ein Schmerzensgeld gegeben, ein großes Schmerzensgeld. Aber nicht bar, oh no. Sie hat ihn erlaubt, dass sein Sohn später in 1829 wird erfinden dürfen die Eisenbahn. Consequently ist hiermit natürlich verboten die Eisenbahn in Austria. Dafür bekommen die Austria als Compensation das Recht für Zwecke von Futterung für die Yorkshire Schweine, die inländische Zucker unter den Gestehungspreis zu exportieren. Die englische Hymne ertönt und beide Herren gehen grußlos ab. Der Kaiser nach einer kurzen Pause des Nachdenkens. Also, da... Du kannst nichts machen. Lass uns halt den Roastbeef fischen. Mit der Eisenbahn hat man eh nichts wie Scherereien. Es gibt noch was Höheres als die Technik. Dieses unbeholfene Stümpern der Menschheit. Die Liebe. Sie ist der ewige Fortschritt, die stete Erneuerung aus dem Volke. Du Felix Austria. Nube. Dagobertal, komm! Während die Musik das Motiv von Odum in Österreich andeutet, entlässt die Lokomotive im Hintergrund mit wehmütigem Pfiff einige Dampfwolken. Kaiser Joseph II. und die Bahnwärterstochter. Von Fritz von Herzmanowski, Orlando. Bearbeitung und Dramaturgie Wolfram Berger. In allen Rollen derselbe. Musik Christian Bakanitsch. Tongestaltung Manuel Radinger und Martin Leitner. Regie Wolfram Berger und Philipp Scheiner. Und das ist Musik von und mit Christian Bakanitsch. Das Trio Volksmilch mit Christian Bakanitsch Akkordeon, Clemens Bittmann Mandola, Eddie Lewis Kontrabass, Umbria von der im Vorjahr erschienenen CD Palermo. Bess, Informationen zu und über Wolfram Berger, der diese Woche für seine künstlerisch fulminante Leistung im Hörspiel Kaiser Josef II. Und die Bahnwärterstochter mit dem Darstellerpreis der Zonser Hörspieltage ausgezeichnet wurde, finden Sie auch unter www.bergerwolfram.at. Noch ein Hinweis auf unser nächstes Ö1-Hörspiel. Das Hörspiel Dienstbare Geister, das wir kommenden Samstag senden, hat als Ausgangspunkt zwei gegenläufige Migrationsbewegungen, die über 100 Jahre auseinanderliegen. 1905 wandert eine mittellose junge Berlinerin in die deutsche Kolonie Kamerun aus und erlebt einen sozialen Aufstieg auf Kosten der einheimischen Nachbarn und Bediensteten. 2015 bricht der perspektivlose junge Martin aus Kamerun nach Deutschland auf, wo er sich eine feste Stelle erkämpft, aber zunehmend die Verbindung zu seiner Heimat verliert. Der Autor, Theater- und Hörspielregisseur Paul Plamper erzählt von der Ausbeutung der dienstbaren Geister aus Kamerun, die 1905 und 2015 mit erstaunlich ähnlichen Argumenten gerechtfertigt wird. Die Geschichte aus der Sicht des Kameruners Martin senden wir im Ö1-Hörspiel im Rahmen des Ö1-Schwerpunkts Nord-Süd, Verteilung, Flucht und Migration. Dienstbare Geister von Paul Plamper gewann heuer den Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie Bestes Hörspiel. Hören Sie einen Ausschnitt, in dem Martin, der als Statiker in Berlin arbeitet, von seiner Chefin mit einem neuen Arbeitsauftrag überrascht wird. Da wäre das natürlich ein längeres Projekt. Das muss man auch nachhaltig natürlich irgendwie so gestalten, dass man... Von hier aus. Wie auch immer. Wenn wir schon einen Kollegen aus Kamerun haben, hier bei uns, habe ich gedacht, das ist genau Ihr Projekt. Ich kann Ihnen wahrscheinlich ein paar Informationen zu dem Land geben. Nein. Viel größer, viel schöner. Sie sind der Mann vor Ort. Sie kennen sich aus. Wer sonst sollte das machen? Ich? Na, um Gottes Willen. Und es wäre eine kleine Entschädigung für all diese Warterei und dieses Unschöne, was da war. Uns gilt natürlich auch ein ganzer Batzen mehr Geld. Ist ja auch kein schlechter Gedanke. Ja? Also, lassen Sie sich einfach Zeit, denken Sie darüber nach. Ich glaube, das ist der Job für Sie. Sie werden damit einfach ein Projektleiter sein. Dienstbare Geister von Paul Plamper. Nächsten Samstag im Ö1-Hörspiel im Rahmen des von Monika Kalcic kuratierten Ö1-Programmschwerpunkts Nord-Süd. Einen interessanten Nachmittag mit Ö1 wünscht Ihnen Kurt Reisnecker. Musik. 15 Uhr. Ö1 Nachrichten.